Jahre lang arbeitete mein Vater bis zum Umfallen. 14 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Es machte ihm nichts aus. Solange wir nur glücklich waren. Aber am Ende verdiente er doch nicht genug. Langsam, aber sicher verloren wir alles. Wir waren bankrott. Was sollen wir jetzt machen? Manchmal bist du reich und manchmal bist du arm. Und wenn du oben bist, ist es nie so gut, wie es scheint. Und wenn du unten bist, glaubst du, du kommst nie wieder nach oben. Aber das Leben wird weiter. Vergiss das nicht. Aber am Ende verdiente er doch nicht genug. Langsam, aber sicher, verloren wir alles. Geld ist nur Papier, George. Darauf kommt es nicht an, auch wenn es oft zu scheint. Erzähl das mal, Mann. Genau da, in diesem Moment, beschloss ich, dass ich nicht so leben würde. Aber am Ende verdiente er doch nicht genug. Wir waren bankrott. Da kommen wir wohl uns in Eis.